wird gleich eingestochen. Wir wollen uns einen saufen. Leute, schreit jetzt auf und brüllt. Die Gläser, die sind schnell gefüllt. Trinken unser Bierchen, genau so muss es sein. Denn Bier macht uns lustig.